Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Eintrag bei den Legenden ZA Tagebüchern. Ich glaube, das müsste Eintrag 6 sein. Ich glaube, auch den vorherigen Eintrag habe ich fälschlicherweise als Eintrag 4 bezeichnet. Man mag es uns nachsehen. Aber ja, es ist einiges passiert. Haha, hohoho, schmunzel, schmunzel, ne, die obligatorische Redewendung, aber es bewahrheitet sich ja jedes Mal. Und dieses Mal ist es ja halt wirklich, ne, wir haben ja die letzte Situation so verlassen, dass wir unsere Mega-Entwicklungen der Starter begutachtet haben und zuvor uns mit unseren Freunden im Hotel in einem Meeting zusammengetan haben. Und dann einen großen Schlachtplan entworfen hatten, die Megamanie-Pokémon zu bändigen. Und von diesem Trip dorthin mit Umwegen etc., mit Nebenquest und Co. und allem drum und dran, bis hin zu dem Abschließen von, oh Gott, welche Hauptmission wäre das denn? Abschließen von, oder mit andersrum, mit dem Erreichen von Rang E. E wäre das, genau. 14, ja, perfekt. Mit dem Erreichen von dem Rang E beenden wir hier diese Aufnahme. Ne? Also in diesem Dunstkreis bewegt sich das. Brownie, hast du wieder einen obligatorischen tatsächlichen Tagebucheintrag, den du hier formulieren kannst, willst? Liebes Tagebuch, ich habe heute ein schillerndes Pokémon gefangen. Yay! Und das, also nicht nur du, ne? Also tatsächlich, wir haben in diesem Eintrag beide ein Shiny Pokémon gefangen. Und das liegt auch vor allem daran, dass wir den Shiny Sound wieder haben, also wie in Legenden Arceus. Es ist, glaube ich, sogar auch exakt derselbe Sound, der dann kommt. Hatte dann bei mir die Irritation hervorgerufen, dass ich nicht wusste, wo genau, ne, weil ich dann zwischen Häuserfassaden unterwegs war und dann auf einmal das Geräusch gehört habe und dann meine Pumpe erstmal, ne, als alter Arceus-Veteran so, Shiny, wo? Und ich hatte dann auch die Vermutung, dass es dann irgendwie, oder wir hatten die Vermutung, dass es dann auf irgendwelchen Häuserfassaden ist. War es denn nicht? Es war an einem Baum ein kleines Shiny Weberack. Welches Shiny hast du denn gefunden und welche Story steckt dahinter? Genau, ich habe ein Shiny Voltilam gefunden im Zuge einer, ich nenne die jetzt mal Detektei-Aufgabe. Da war nämlich eine Frau, Sophina heißt sie, und zwar beim Sektor 1, also wirklich ganz, ganz am Anfang, die irgendwie scheinbar ein seltsames Voltilam gesehen hat oder halt eben ein Shiny Voltilam, und sie wollte halt, also die Aufgabe war eben, das zu suchen. Das war ganz witzig, weil ich diesen Teil, wo ich hin musste, von Sektor 1 noch gar nicht kannte. Das war nämlich auch auf dem Dach. Genau, und da stand es dann auf einmal. Ich habe den Sound, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, weil da habe ich nicht drauf geachtet, ob ich einen Sound gehört habe, weil das ja so Teil der Aufgabe war, kann ich das nicht sagen. Ich habe es halt dann einfach gesehen und dachte mir so, ah, wie süß. Und genau, und sonst so in der, ich sag mal, freien Wildbahn, also in der Stadt oder auch in den Zonen drin, habe ich bis jetzt noch kein Shiny sonst weiter gefunden oder gesehen. Wird Zeit. Ne? Ich bin mal gespannt, was dann dein erstes reguläres, normales Shiny sein wird, außerhalb von irgendwelchen Quests. Finde ich aber auch spannend, ne, dass du diese Shiny-Quest hattest mit dem Voltilam. Das kann auch eine leichte Reminiszenz sein an Legenden Arceus, wo man ja auch relativ, also gerade, du hast ja gesagt, das ist im Startgebiet irgendwo gewesen, ne, in den ersten Zonen, oder in der ersten Zone. Und gerade im ersten Gebiet von Legenden Arceus gab es ja auch diese Quests mit dem Shiny Ponyta. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das vielleicht so ein wiederkehrendes Ding ist bei der Legendenreihe, die ja mutmaßlich auch fortgesetzt wird, dass im dritten Legendenspiel auch irgendwo ein Shiny innerhalb einer Erst-Level-Quest irgendwo verbaut wird. Wir haben dann erstmal ganz, ganz gepflegt, ganz gemütlich verschiedene andere Aufgaben gemacht, bevor wir uns an die Megamanie-Pokémon, 3 an der Zahl waren das, gestellt haben, so rum. Die Pokémon waren ja Lamus, Kamerupt und Sazenia. Ja, gerade hinsichtlich dieser Raid-Kämpfe und so, da hattest du ja auch im Vorfeld, auch geprägt durch Absol, nicht so unbedingt Bock, und da hattest du ja eher andere Dinge fokussiert. Das ist wie bei Legends Arceus. Ich, also ganz generell mit dem Kampfstil habe ich mich schon ganz gut jetzt angefreundet, würde ich sagen. Den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Bei diesen Mega-Pokémon oder Mega-Manie-Pokémon ist es immer so, oh, dieses Kampfmuster, dieses ich mache ständig Panic Roll, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es bei dem Absol-Kampf war oder ob das jetzt bei Lamus war, weil ich bin einmal halt wirklich halt dann eben auch getroffen worden und gefeindet, also ohnmächtig geworden. Das Gute ist, man kann, so wie das glaube ich bei Legends Arceus auch war, diesen Fortschritt, den man erzielt hat, aufnehmen, nur halt mit der in Anführungsstrichen negativen Seite, dass man eben alle Statusprobleme und alles von seinen eigenen Pokémon die Werte halt auch übernehmen muss. Also wenn die halt K.O. sind, sind die halt K.O. Das muss man sich natürlich dann überlegen. Lohnt es sich nochmal von vorne anzufangen oder vielleicht vorher nochmal doch trainieren zu gehen oder lohnt es sich das Ganze nochmal aufzunehmen? Ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen durchgequält. Ich habe mich ganz generell gequält, weil ich mir noch ein anderes Pokémon besorgen musste, um weiterzumachen mit den anderen zwei Tierchen. Bei Sazenia habe ich mich da noch ohne dieses Pokémon durchgequält und bei Kamerupt hatte ich nachher ein Elite-Tohaido, wo ich, also bei mir ist es Quälerei, weil auch dieses Tohaido zu bekommen war eine Quälerei. Mit noch Pokémon tauschen mit Diadomi, ne, weil das, ich habe einfach nicht so ein passendes Team. Also mein Team ist halt einfach nicht so ausgewogen. Jetzt schon etwas mehr mit dem Tohaido. Absol ist jetzt auch bei mir erstmal rausgeflogen, obwohl ich es eigentlich ganz cool finde. Aber es gibt auch noch andere coole Pokémon, die man megern kann. Deswegen finde ich da bestimmt auch ein neues. Ja, und das finde ich schade. Also ich finde das schade, dass also ich kann es nicht genau pinpointen, ich kann es nicht genau festmachen, aber ich habe das Gefühl, dass man, wenn man nicht fokussiert, auch diese Magnolia-Quests macht und so weiter und ein breites Spektrum an verschiedenen Pokémon hat, die man dann auch frühzeitig anfängt zu trainieren, dass man dann auch irgendwann wirklich blöd dasteht und ein unausgewogenes Team hat. Dir fehlt es an einem Feuertyp, dir fehlte es an einem Wassertyp. Deswegen, das ist ja, ne, und dass man da dann auch zu gegebener Stelle von Magnolia einen zweiten Satz Starter-Pokémon geschenkt bekommt. Bisasam, Glumanda, Shiggy und so weiter, die sind ja auch erstmal auf Level 5 und müssen dann erstmal hochgeklöppelt werden. Ne? Und die IP, die brauchen dann im Zweifelsfall bis zu diesem Zeitpunkt, um weiterzuspielen, andere. Also ne, einfach so ganz, ganz gemütlich casual ist da, glaube ich, weniger als in vergleichsweise anderen Pokémon-Spielen. Ich habe ja das allererste Datiri quasi immer weitergezogen. Ne, und die Entscheidung, die erwies sich jetzt quasi als eine gute. Ich muss mal gucken, ob ich das Tohaido zum Beispiel jetzt auch wirklich behalte. Also ich glaube schon, dass gerade auch die Elite-Pokémon, die sich eben megern können, richtig gut sind. Und wie du schon gesagt hattest, man sollte auf jeden Fall die Magnolia-Aufgaben auch im Auge behalten. Theoretisch ist das ja eigentlich immer nur Pokémon fangen, also fangt, damit man eben diese Auswahl auch hat an Attacken, die man lernen kann. Ganz generell immer darauf achten, dass wenn angezeigt wird, dass die Pokémon halt neue Attacken lernen können oder auch, dass sie sich entwickeln können. Das übersehe ich tatsächlich auch ganz gerne mal. Also ja, da muss man auf jeden Fall auf vieles achten. Wir haben ja jetzt auch diese ganzen Raids so ein bisschen skizziert. Hier offensichtlicherweise, ne, wie auch im Vorfeld spekuliert, ist es nicht so, dass dann irgendjemand vorbeikommt und uns ein Mega-Pokémon ausleiht für den Kampf. Das war halt wirklich nur für dieses Tutorial bei Absol. ja, du sagst schade. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Ich fand die, wie gesagt, wie ich es auch schon zuvor in dem Eintrag gesagt hatte oder in den beiden Einträgen zuvor, ich weiß es gar nicht mehr, bei Absol fand ich es eigentlich auch ganz cool, so ein bisschen wieder reinzukommen in dieses Bosskampf-Handling von Legenden Arceus, was ich sehr mochte. Worüber ich stolpere, und darüber stolpere ich am laufenden Band, nicht nur bei Raids, nicht nur bei diesen Mega-Manie-Raids, sondern auch bei vielen anderen Kleinigkeiten. Das Gameplay ist ja schon sehr Legends Arceus-haft. Und meine Hände sind durch diese vielen Spielstunden in Legenden Arceus dann automatisch dahin gepolt, gewisse Sachen so oder so zu handhaben, so und so zu drücken, ne, dass auf der Taste das und das ist, dass auf der Taste das Rollen ist, dass auf das Pokéball-Werfen so und so funktioniert. Die Art und Weise, wie beispielsweise, ich meine, das war so, kann auch sein, dass das Bullshit ist, aber ich meine, das war so, dass die Art und Weise, wie man hier Pokébälle wirft, mit den beiden Schultertasten, mit den beiden hinteren, dass das die Art und Weise ist, wie man in Legenden Arceus den Pokéball des Pokémon wirft im Team und ein Pokémon in den Kampf hineinwirft quasi. Und ich glaube, da über diese Brücke habe ich auch schon unzählige Pokébälle verbraten. Aber wie wir auch schon entdeckt haben, gibt es ja da einen hilfreichen NPC mit dem Ballrettungsservice. Auch hier, wie gesagt, an der Stelle nochmal ganz kurz der Exkurs zu dem Raid oder zu den Raids. Auch da ist das Muscle Memory in meinen Händen sehr nach Legenden Arceus noch geprägt. Und ich muss mich da dann an manchen Stellen so ein bisschen umgewöhnen. Bei mir nicht. Zum Glück. Also ich kriege das ganz gut hin. Wobei ich sagen muss, dass mittlerweile mir die kleinen Controller, also ich spiele es ja auf der Switch 1 und mir gehen die kleinen Controller tatsächlich gerade ein bisschen auf den Keks. Ich habe die jetzt in dieses, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, in diesen Halter gesteckt. Da geht es ein bisschen besser. Aber wenn ihr einen Pro-Controller habt, dann würde ich tatsächlich empfehlen, dann doch eher den zu nutzen. Meine Controller sind irgendwie gerade alle nicht aufgeladen, deswegen muss ich jetzt irgendwie so klarkommen. Es geht schon. Also man kann sich dran gewöhnen. Wie gesagt, ich habe halt das mit Arceus nicht so intus. Deswegen das Einzige, was mir schwerfällt, ist, wenn ich jetzt vor einem Pokémon stehe und ich will halt den Ball werfen oder komme dann auf die Idee, halt nee, will ich doch nicht oder brauche ich nicht oder was auch immer. Dieses Abbrechen ist so schwer, weil ich drücke irgendwie den Knopf, halte den dann gedrückt und muss den ja eigentlich nur einmal drücken und dann B für zurück, aber das kriege ich irgendwie immer nicht hin und dann schmeiße ich halt so, wie du auch immer, halt einfach den Ball, wo ich mir so denke, jetzt ist das umsonst gewesen, ist daneben geflogen oder war zum Beispiel gar kein wildes Pokémon. Solche Sachen sind mir auch schon passiert, ne? Das ist halt dann so ein bisschen nervig, aber ansonsten gewöhnt man sich dran und beziehungsweise ich habe mich schon eigentlich ganz gut dran gewöhnt, außer das mit den Bällen finde ich immer noch ein bisschen schwierig, aber ja. Bei den Raids hatten wir ja auch schon verschiedene kleine und große Begegnungen gehabt. Wir haben gesehen, dass der, oh Gott, wie hieß er, Gimli aus Herr der Ringe, der kleine Zwerg mit dem langen Bart, der alte Opa, Tarragon. Aber das hört sich auch so Herr der Ringe-esk an, Tarragon irgendwie, ne, ich... Da bin ich irgendwie dann doch eher geneigt, den guten Herrn einfach Gimli zu nennen. Aber ja, den haben wir dann nochmal gesehen, eine kleine Interaktion mit dem gehabt und einen seiner Kompagnons da irgendwie bekämpft. Mitarbeiter, genau. Dann haben wir noch gesehen, dass Zygarde uns auch beobachtet, nach einem harten Kampf dann im Raid. Das 10% Zygarde inzwischen. Ne? Wir haben an verschiedenen Stellen ja schon gesehen gehabt, dass die kleinen Zygarde-Zellen uns beobachten. Aber das 10% Zygarde, das scheint jetzt quasi mehr und mehr. Also umso mehr Zeit vergeht, umso mehr Zellen sammeln sich an Zygarde. Scheinbar. Die letzten Male, ich weiß gar nicht mehr bis ungefähr wo das war, aber jetzt die letzten Male, als wir uns dann in der Lobby, Hotellobby verabschiedet haben oder halt auch morgens irgendwie zusammengekommen sind, da war dieser kleine Zygarde-Kern oder diese kleine Zygarde-Zelle halt nicht mehr da. Mhm. Das war dann jetzt eine Zeit lang verschwunden, also tauchte dann gar nicht mehr auf bei den letzteren Aufgaben. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und dann eben jetzt gerade, wie du schon sagst, dieses 10% Zygarde, was dann halt nach diesen Raids dann halt immer so, ja, uns beobachtet. Und nicht nur uns beobachtet, sondern auch uns direkt herausfordert. Also wir wollen ja dann, nachdem wir alle Megamanie-Pokémon gebändigt haben, dann wollen wir in das Hotel zurückgehen und Zygarde, das 10% Zygarde, hält uns auf, konfrontiert uns und fordert uns zum Kampf heraus. Und nachdem wir es dann in einem Kampf besiegt haben, spuckt es uns ein Kieselstein hier einfach, ne, in die Hand. Und ich habe die leise Vermutung, dass dieser Kieselstein gar kein Kieselstein ist, sondern ein schmutziger Schlüsselstein oder ein Megastein. Ein Megastein für Zygarde und dass wir dann am Ende Zygarde quasi in die Megaform überführen, wie auch immer das dann exorbitant Stärke in diesem ohnehin schon legendären und starken Pokémon freisetzt. Also da wäre ich auch sehr, sehr gespannt. Also ich dachte mir auch so, okay, ja, hier so ein schmutziger Stein, wer weiß, was so da drunter ist, dachte ich mir. Aber natürlich legen wir den erstmal so in die Tasche rein. Und ja, mal gucken, wie das mit diesem Stein auch weitergeht. Also ich kann mir jetzt gerade in diesem Moment gar nicht so ausmalen, so wie, also es hat ja quasi außer wir, theoretisch, kommen wir ja gleich noch zu, hat ja quasi keiner, bis auf einer, gesehen, dass wir das bekommen haben. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser jemand vielleicht dann sicherlich nochmal auftaucht und uns vielleicht mal daran erinnert, dass wir ja diesen in Anführungsstrichen Kieselstein bekommen haben und dass das vielleicht zu mehr gut ist und dass man da vielleicht einfach mal ein bisschen mit Wasser und Seife drüber gehen sollte oder so. Es bleibt interessant und spannend. Ja, du hast schon diesen ominösen jemand erwähnt und das ist natürlich eine Sache gewesen, die ich wild finde, aus jeglicher Perspektive. Wir sehen einen mysteriösen Charakter, der sein linkes Auge zuhält, blonde, hellblonde Haare hat, mit leichten, interessanterweise leichten, dezenten roten, rötlichen Strähnchen und ein Outfit trägt, was uns irgendwie daran erinnert, was uns so ein bisschen an das Gefühl erinnert, was das Outfit, das ehemalige Outfit von AZ in X und Y war. So ein bisschen so ein aus verschiedenen Patches, Flicken zusammengenäht, so ein bisschen lumpig, so ein bisschen lumpigeres Outfit. Und diese Person, visuell deutlich erkennbar, ist Flor Delis, der ehemalige Boss von Team Flair, der scheinbar den Zerfall des Teams und sein Schicksal hinsichtlich Xerneas und Yveltal damals, die ja in seiner Gefangenschaft waren und dann halt quasi ausgebrochen sind, mit der großen Energie und der Explosion scheinbar überlebt hat. Da war auch lange Zeit ein riesengroßes Mysterium. Was ist mit Flor Delis passiert? Ist Flor Delis gestorben? Das ganze Ding ist ja quasi dann in die Luft gegangen. Und der gute Herr ist auch scheinbar mutmaßlich auch verändert. Ne? Der ist... Ne, warum auch immer er sein linkes Auge zuhält, ich vermute mal, dass da irgendwie, oh Gott, nicht, dass da irgendwie ein mega Schlüsselstein sein linkes Auge ist, weil er das in der Explosion verloren hat oder so, das wäre schon sehr morbide, aber ja, du sagst es. Nee, aber es ist krass, Flor Delis so zu sehen, der sich auch nur mit dem Buchstaben F vorstellt. Wir haben bei ihm klamottenmäßig sowieso ganz viele Buchstaben sozusagen. Also wir haben ein X-Patch auf seinem linken Knie und auf seinem rechten Arm. Also wo hier, was ist denn das? Der Ellbogen ist, das ist so ein Y-förmig. Und sein Bart, finde ich, sieht aus wie Solgaleo, so, ne? Mit diesen Spitzen unten. Genau, wie du schon gesagt hast, hier stellt er sich halt nur als F vor und nur nochmal zur Einordnung, er hält sich ja das Auge nicht zu, es scheint halt irgendwie verletzt, also es ist irgendwie keine Narbe, mir fehlt da eine Narbe, aber das Auge ist halt einfach zu, also man könnte auch denken, ne, wenn man sowas im Auge hat, dann ist das Auge ja auch mal zu oder keine Ahnung, er zwinkert uns zu, keine Ahnung, ja, es ist irgendwie ein bisschen, also wenn er das ist, wovon wir jetzt mal ausgehen, macht es sicherlich Sinn, dass er nicht mehr ganz so körperlich irgendwie fit ist und sicherlich auch Verletzungen davon getragen hat. Aber dann hätten sie, finde ich, beim Auge auch irgendwie richtig entweder eine richtige Narbe machen sollen. Die muss ja jetzt nicht eitrig und blutrig aussehen, aber halt eine Narbe. Die haben es ja im Anime auch hinbekommen. Jetzt zum Beispiel ist zwar jetzt nicht der Anime zum Game, aber hier Pokémon mit Liko, wie heißt das? Horizonte. Da hat ja zum Beispiel das Lapras auch Narben am Hals. Das hätten sie ja hier auch machen können. Also das ist ja jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne. Oder wenn das halt nicht geht, dann hätten sie ihm auch irgendwie eine Augenklappe verpassen können, meinetwegen. Also, ja, und ein Holzbein und eine Hakenhand. Ja, das hat er dann in der illegal heruntergeladenen Version des Spiels, ne? Da hat er dann quasi Piratenklappe und Haken und vielleicht noch einen Papagei, einen Plaudergei auf der Schulter. Nee, aber auf jeden Fall extrem krass, ihn da so in dieser Form zu sehen. Ich habe halt auch so ein paar Gedanken. Wir wissen ja, dass die Energie, dass die Unendlichkeitsenergie, die vor 3000 Jahren AZ getroffen hat oder ne, der auch mit all dem herumgefuhrwerkt hat mit der ultimativen Waffe, dass das dafür gesorgt hat, dass AZ unsterblich, mutmaßlich unsterblich ist. Und dadurch, dass auch auf so einer visuellen Ebene Flordelis jetzt hier einem AZ gleicht, kann ich mir vorstellen, ne? Und dadurch, dass die Energien ja scheinbar ähnlich sind von Xerneas und die Weltteile, ne? Leben und Tod, die Energie mit der ultimativen Waffe auch, dass hier Flordelis möglicherweise durch die Explosion in seinem Labor, durch den Zerfall seines Labors und die freigesetzten Energien ebenfalls unsterblich geworden sein könnte und eben genauso wie AZ seitdem als rastloser Reisender durch die Welt wandert. Interessant, aber noch viel, viel interessanter als das und all diese Gedanken finde ich halt auch, was er konkret hier an der Stelle sagt. Er sagt so viel wie, also zum einen, wir wissen ja, dass Zygarde ein Pokémon ist, was das Gleichgewicht in die Welt hineinbringt. Ne? Das Balance-Pokémon, die Balance des Ökosystems irgendwie, das ist ja, das ist ja Zygarde. Und Flordelis hier versteckt sich ja an der Stelle nicht. Zygarde steht ja offensichtlich vor ihm und scheinbar gibt es eine gewisse Vertrautheit zwischen Zygarde und Flordelis, was dann auch so ein bisschen den Schluss zulässt, ist Flordelis gut? Also sind Flordelis und Zygarde auf derselben Seite? Wird Zygarde von Flordelis manipuliert oder sind beide auf der bösen Seite? Wir wissen, was auch komisch wäre, Zygarde auf der bösen Seite, das ist seltsam. Und in diesem Kontext ist es dann auch nochmal besonders bedeutsam, dass er davon spricht. Er deutet da auf das Hotel und sagt, ja, und der Mann, der in diesem Hotel lebt, ne, der Mann, der 3000 Jahre alt ist, ne, der, ich werde mich an ihm rächen oder so, irgendwie so in der Richtung, er wird seine Rache noch bekommen für die Dinge, für die Verbrechen, die er angetan hat. Ne, er spricht von AZ und er spricht mutmaßlich von dem Krieg von vor 3000 Jahren. Ist auf jeden Fall, genau diese Dinge sind es, diese ganzen Dinge, die wir hier auch in den Tagebüchern und im Spiel entdecken, die ich mir eigentlich auch gewünscht hätte, jetzt nicht ausgesprochen und ausformuliert, sondern so in so kleinen Teasern, in so Streiflichtern, hätte ich mir das gewünscht von dem Marketing von Legenden ZA tatsächlich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sich meine Hoffnung hier bewahrheitet, dass diese Lore und Story und diese Weiterführung der Narrativen und der Backstories und wie hat sich die Welt seit X und Y verändert, dass das dann wirklich auch Teil von Legenden ZA ist und dass wir hier quasi dann doch wirklich inhaltlich eine gewisse Weise von dem Z-Teil bekommen. Und wie hat sich Illumina City auch verändert seitdem, ne? Also es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend auch. Ich finde es ja auch gut, dass ich dich immer dabei habe. Du kannst mich an viele Sachen nochmal erinnern, so inhaltlich und so, was vorher passiert war. Wo du das ansprichst, da stelle ich mir halt auch die Frage, wie all das auf Leute wirkt, die eben nicht sattelfest in der Pokémon-Lore sind, ne, die nicht in der Backstory, die nicht in den ganzen Story-Feinheiten von X und Y, von Carlos, von dem 3000 Jahre alten Krieg, von der Mega-Entwicklung sind, die nicht sich diese ganzen Sachen herleiten können, für die vielleicht Legenden ZA der erste Schritt in die Carlos-Region ist. Von daher auch mal an der Stelle, falls ihr Legenden ZA spielt und möglicherweise nicht mehr so sattelfest in der Lore wart, wie wirkte das auf euch, respektive wenn Legenden ZA möglicherweise auch der erste Schritt von euch überhaupt in die Carlos-Region in Illumina City ist und ihr X und Y und alles, was dazugehört, halt auch nie wirklich auf dem Radar hattet. Gerne mal an info@miautsgenau.de oder an den oder im Discord-Server miautsgenau.de/Discord gerne mal schreiben, wie ihr damit mit diesen ganzen Verweisen, die ja doch mannigfaltig sind, umgegangen seid und wie ihr das wahrgenommen habt. Und den Podcast hören. Ein Tipp von mir. Ja, wenn die Leute den Podcast nicht hören würden, würden sie ja diese Aussage auch nicht hören. Also von daher. Weiter. Oh Gott. Bestätigen. So. Aber jetzt kommt dann ein Part. Wir hatten ja schon so ein bisschen mit diesem, wie soll ich sagen, diese Bauarbeiter, diesen, wie hieß er? Terrarium, nein, Terragon, glaube ich, dieser Gimli, ja, den hatten wir ja schon mal getroffen und da haben wir von Canary schon erfahren und da haben wir dann auch damals in dem Tagebucheintrag, damals, hört sich so weit weg an, ne, haben wir so sinniert, fühlt sich so ein bisschen Enigmara-like an und so und umso mehr wir dann da an Informationen bekommen hatten, war das dann auch so, dass sich tatsächlich irgendwie so ein, ja, ne, hier, wie hieß der eine Kompagnon von uns, Kaelin, genau, der ist ja auch Fan und schaut die Streams und so weiter, es tat sich immer mehr auf und dann ging es jetzt effektiv darum, dass diese Canary vom System unsere nächste Gegnerin ist, unser nächster Austragungs... Auf dem Weg zum E, genau, unser nächster Austragungskampf sein wird. Dahingehend haben wir dann doch wirklich sehr stark gesehen, wie viele Parallelen zwischen diesem Charakter und Enigmara aus Karmesin und Purpur existieren. Ich finde, das sind schon sehr, sehr viele auch. Also sie ist auch so hyper. Also bis jetzt stellt Pokémon alle Influencer als so hyper energiereich, so, ne? Ich verstehe das auch gar nicht, warum beide Elektro-Pokémon haben. Also warum kann ich als Influencer oder Pokémon-Influencer oder Influencer in der Pokémon-Welt nicht auch andere Pokémon haben, außer Elektro-Pokémon? Verstehe ich nicht. Und auch sie tritt, wie, ich glaube, genau, es war bei Enigmara auch so oder so ähnlich. Ich kann mich jetzt nur noch daran erinnern, dass wir Enigmara auf Bildschirm hatten. Sie tritt jetzt hier als Hologramm auch auf. Oder erstmal nur, dachte ich mir auch so, na, ich bin gespannt, ob wir die überhaupt noch in Persona sehen oder ihr gegenübertreten. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so dran geglaubt, die ersten paar Momente. Diese ganze Challenge, die wir da durchmachen mussten, war sowieso komisch, aber das war auch so Richtung Enigmara. Da hatten wir, glaube ich, sowas Ähnliches auch. Da mussten wir ja suchen. Ja, genau. Wir mussten den Direktor Clavel suchen und so weiter. Also das war mit dem Schlendermann. Genau, und hier war es halt ein Quiz. Da hat uns Kaelin auch geholfen, beziehungsweise ich habe mich immer an den klischeehaften, sorry, aber es ist halt wirklich der klischeehafte Nerd. Er ist ein bisschen dicklich, also ein bisschen runder, hat eine Brille auf und wahrscheinlich auch fettige Haare, die er unter einer Mütze versteckt. So. Davon standen halt drei in diesem Publikum und dem bin ich halt einfach immer hinterhergelaufen. Ich dachte mir so, na, die müssen es ja wissen. Aber was ich interessant fand, also innerhalb des Publikums stand auch eine Person, die so in einem gewissen Geister-Skelabra-Outfit am Start war und die hatte auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo an ihrer Kleidung einen Schlüsselstein und ich habe halt die Vermutung, dass hier die Person später auch eine Herausforderung wird innerhalb der Austragungskämpfe. Zumindest wirkt sie wirklich es ist halt so dieses typische, man schaut einen Charakter an und denkt sich, du könntest auch eigentlich Main Character sein, ne? Du bist wichtig, du bist relevant, du bist nicht irgendein NPC. Und ne, sie wurde da halt mit einem beliebigen, also ne, nicht namentlich irgendwie aufgeführt und so weiter, aber dadurch, dass sie einen Schlüsselstein irgendwo an der Kleidung hatte, ja, gehe ich mal sehr, sehr stark davon aus, dass wir sie auch nochmal wiedersehen. Ich weiß es nicht, kann sein, dass es am Hut war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber die ist mir auch ins Auge gestochen, weil ich das Outfit auch einfach richtig süß fand. Mit diesem, ne, wie du schon sagtest, Skelabra-Hut-Frisur, wie auch immer. Und auch die Farben fand ich ganz nice. Sie hat auch so Handschuhe an, die sind ganz geil. Die hätte ich gerne auch selber. Also das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Also warum sollten nur so random NPCs auf diese, ich vergesse ihren Namen immer wieder, stehen? Warum nicht auch, also wir haben ja auch Kaelin, der ja in unserem engeren Dunstkreis ist, sag ich mal, den Bauarbeiter hier, den Opi, den Terragon, der ja auch öfters schon vorgekommen ist, der ja auch auf sie, also das können wir gleich noch erklären, der auch in Anführungsstrichen auf sie steht, also auf Canary. Canary, oh, dieser Name. genau, also das wäre schon cool, wenn das so eingebaut wird, dass man quasi dann Charaktere vorher irgendwie schon mal so nebenbei gesehen hat und die dann halt wiederkommen. Also das fände ich schon nice. Ja, finde ich auch. Die ganze Challenge ist aber, wie gesagt, ne, wie der ganze Aufhänger ist, dieses Wahr- oder Falsch-Quiz, was da existiert. Das Ganze führt dann unser Kumpel Kalen so ein bisschen mit dieser Prämisse durch. Hey, ich weiß, was Phase ist und ich manövriere dich dadurch diese Antworten. Dann müssen wir, was war das, irgendeine Leckerei für das Pokémon holen. Dann müssen wir, dann, oh Gott, ich bekomme das gar nicht mehr auf die Kette. Die Illumina-Galette müssen wir für Zapplarang holen, aber aus einem ganz speziellen Café, weil es diese immer sehr, nicht verbrannt ist, sondern so sehr knusprig, genau, das Wort hat mir gefehlt. Dann wird nochmal, weil wir mit diesem super Fan-Nerd-Typen, den ich vorhin beschrieben habe, da quasi auf einer Stufe stehen, müssen wir halt gegen den nochmal kämpfen, um wirklich zu ermitteln, so wer von uns jetzt quasi gewonnen hat. Danach kommt nochmal eine Quizfrage, die habe ich jetzt auch vergessen. Da weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr, aber doch. Sie fragt, von wem ihr erster PC war, auf dem sie irgendwie gestreamt hat, und das war halt ihr Opa. Genau, und dann geht es halt darum, dass wir in diese Fabrik kommen sollen, wo dieser Tarragon arbeitet, weil da halt der Kampf stattfindet. Da denkt man sich auch so, was hat denn diese Baufirma eigentlich mit dieser Streamerin zu tun? Dann kommt man da hin, ich habe erstmal ein richtig witziges Poster entdeckt, ihr müsst da mal rechts an die Wand gucken, da dachte ich mir auch, was ist das aber echt lustig. Und dann müssen wir erstmal gegen Tarragon kämpfen, der natürlich dann auch hier sein sein Stalobor Megat, was auch, finde ich, sehr cool aussieht. Und im Endeffekt stellt sich heraus, was man vielleicht sich hätte schon denken können, das ist halt einfach seine Enkeltochter. Das Einzige, was ich bloß richtig creepy und richtig gruselig fand, ist, dass der alte Typ, der Tarragon, der Opa, dieses Hologramm-Mädel war. Also er hat seine Enkelin als Hologramm gespielt, weil seine Enkelin darauf keinen Bock hat, weil die ja die ganze Zeit nur Videospiele spielen will. Also so habe ich das zumindest verstanden. Und das war dann irgendwie schon ein bisschen so, so ein alter Mann spielt so ein junges Mädel, so, weiß ich nicht. Das war jetzt aber auch nicht, also kann ich total verstehen, aber das war nicht das, was ich am unangenehmsten fand. Das, was danach folgte, und zwar die ganze Interaktion mit der Canary, die fand ich irgendwie zäh und anstrengend. Also diese ganze Prämisse mit dem Opa und dass der Opa das Mädel da quasi memt als Hologramm, weil die einfach keinen Bock auf den ganzen Kram hat, das fand ich ja noch irgendwie sympathisch, das fand ich ja noch irgendwie nett. Ne, das ist irgendwie geckig und witzig und schmunzlig, aber sie selbst im ganzen Umgang im Spiel wirkt wie so ein verzogenes Gör irgendwie. Total so, ja, nee. Und dann, wie war das, wenn man gegen sie gewonnen hat? Dann, ja, auch der Opa, ne, du bist schuld und so. Ach, okay, das ist alles so, das ist alles unfassbar anstrengend. Ne? Sie hat auch wahnsinnig große Wutausbrüche und so, was dann quasi nur mit verschiedenen Zeichen in der Textbox dargestellt wird. Wir können vielleicht noch sagen, was sie für ein Mega-Pokémon hat. Genau, sie Mega-Zapplarang, ne? Genau. So heißt es. Und das sieht auch ziemlich interessant aus. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Das sieht so ein bisschen aus, links und rechts, als wenn es noch so plus Geisterfische hätte. Also links nochmal ein Fisch extra und rechts nochmal ein Fischi extra. Mit so verschiedenen geformten Mäulern oder so. Schwierig, das zu beschreiben. Also ich mag das Pokémon schon mal ganz generell nicht. Deswegen, es interessiert mich das nicht so und also ich würde es jetzt auch nicht in mein Team aufnehmen. Und wegen Canary, dieser Name Canary nochmal. Da hast du wahrscheinlich recht. Also ich würde auch ganz gerne mal wissen, wo die Eltern sind, weil sie ja anscheinend bei ihrem Opa lebt. In der Fabrik. Genau, in dem Hinterzimmer in der Fabrik. Und dieses Hinterzimmer ist voll mit ihrem Gesicht. Also Tattoos, sag ich schon. Poster, Plüschtiere über Plüschtiere mit verschiedenen, sag ich mal, Gesichtsausdrücken. Und die ganze Firma, die Mitarbeiter werden bestimmt alle gezwungen, dieses hässliche Shirt zu tragen. Sorry, aber das kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, und du hast recht. Also sie ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Also ich finde sie ist optisch, finde ich sie richtig toll. Also auch Enig Mara damals schon richtig süß Design mit den Farben, mit diesen Zöpfen. Das ganze Outfit ist richtig genial und cool. Aber so charakterlich, ist jetzt vielleicht eine doofe Aussage von mir, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall irgendwie mit Enig Mara gehen. Die ist dann nicht ganz so nervig wie sie. Ja, sie ist halt ein bisschen, sie wirkt verzogen und teils verzweifelt. Aber ja, wahrscheinlich spiegelt das auch die Designprozesse für die Charaktere bei Game Freak wieder, die hier wirklich einfach Enig Mara 2.0 geschaffen haben und die Persönlichkeit ein bisschen variiert haben und sagen, ja, es ist halt ein bisschen grantiger, ein bisschen nerviger, ein bisschen verzogener, ne, ist halt so. Ja, und dann haben wir nochmal dieses kurze obligatorische Beisammensein in dem Meetingraum von Team MZ, ne, mit unseren Freunden. Da gibt's noch eine schöne Szene, wo wir dann, ne, wir bekommen ja von der Canary noch einen unterschriebenen Pin, so einen unterschriebenen Anhänger, signierten Anhänger. Genau, und da haben wir dann die Wahl, ich weiß gar nicht, was die Ausgangsfrage war, aber auf jeden Fall haben wir in den Textboxen dann so, ne, mit den Auswahlfeldern die Wahl, unserem Kalen, der uns ja hier sehr, sehr stark mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat, den signierten Anhänger zu geben. Und das haben wir beide selbstverständlich getan. Das hat ihn auch sehr gerührt und das ist auch ein sehr, sehr schöner, kleiner, knuffiger Moment, der da auch sehr gut in die Fühls geht. Ja, ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, ich wusste nicht, dass ich ihm das jetzt gebe. Also ich dachte einfach so, ich zeige ihm so, hier, guck mal, was ich habe. So, what? Du wolltest die richtige, da bist du ja nicht besser als Canary, ne? Das würde Canary wahrscheinlich auch machen. Nee, es war schon in Ordnung. Also das hatte also ihr Opa, der Typ von der Baufirma, der hatte das, oder einer seiner Mitarbeiter, ich weiß nicht mehr genau, hatte das ganz zum Anfang mal gesagt, dass die Teile ja auch angeblich Glück bringen. Ja, glaube ich nicht. Also ich glaube, die kann man auch ganz getrost mal verkaufen. Diese Schrauben, die man sammeln kann auf den Baugerüsten, diese bunten, die kann man ja auch gegen Canary-Schlüsselanhänger eintauschen. Ich weiß auch nicht, ob man damit wirklich weit kommt. Also ich, keine Ahnung, ob die irgendwas, also wirklich irgendwas bewirken, glücksbringermäßig, oder ob das einfach nur wirklich Quatsch ist. Ist jetzt die Frage, warum soll ich die Schrauben sammeln und die gegen diese Anhänger tauschen? Das leuchtet mir noch nicht ein. Vielleicht kommt es irgendwann mal, vielleicht sehen wir sie ja nochmal wieder oder so. Wäre auch irgendwie schade, wenn es das jetzt gewesen wäre, so, weil dann hätten sie diesen Charakter auch nicht einbauen müssen. Eigentlich möchte ich sie nicht mehr wiedersehen, weil sie nervig ist, aber ja gut, wir werden es sehen. Da müssen wir uns, glaube ich, überraschen lassen. Ja, genau. Was ist denn das Nächste auf der Agenda? Ne? Wir haben dann nochmal, wie gesagt, das Vorgeplänkel für die nächste Mission quasi. Es geht wieder, ich glaube, das war so, dass Vincent anruft, ne? Der Sekretär von der Präsidentin von der Quasar Corporation, hinsichtlich, oh, da sind wieder neue Megamanie Raids und so weiter. Und ich glaube, das war dann die Ausgangssituation, aus der wir dann heraus gespeichert haben. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es denn da weitergeht, ob denn jetzt wirklich nochmal drei Megamanie-Raids kommen, ob jetzt ein großer, also es werden keine Pokémon konkret benannt, ob jetzt ein großer Raid kommt, ne, dem man sich jetzt da irgendwie gebündelt stellen muss, wo dann vielleicht alle Freunde gemeinsam sich dem Raid-Pokémon entgegenwerfen, wer weiß. Punkte, die ich auf jeden Fall noch einbringen wollte hier jetzt in diese Episode. Ich hatte mir noch ein paar Sachen runtergeschrieben, die ich vergessen hatte, in den vergangenen Tagebüchern zu erwähnen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, Aber jetzt so im Nachhinein ist mir dann doch sehr stark aufgefallen. Ne? Wir hatten ja gesagt an verschiedenen Stellen, die Unterschiede zwischen der Switch 1 und der Switch 2 Variante, die halten sich in Grenzen. Der wesentliche Unterschied, der omnipräsente Unterschied ist vor allem die Framerate. Das fällt mir als Person, die jetzt hier auf der Switch 2 spielt, ganz deutlich auf. Gerade hier bei Canary und so, wo dann viele Effekte aufeinander prallen. Ne? Da kämpft sich die Switch 1 mit den 30 FPS mühsam ab, rutscht dann mutmaßlich in manchmal 20, 25 FPS ab. Die Switch 2 ist dann auf 60 FPS. Aber der größte wesentliche Unterschied ist tatsächlich bei den Texturen zu finden. Gerade bei den Close-Ups, wo dann Bodentexturen, Steintexturen zu sehen sind und so weiter. Da ist schon, ist es schon ein größerer Unterschied wie Tag und Nacht, will ich fast meinen, zwischen der Switch 1 und der Switch 2 Variante. Ja, das habe ich mir aber irgendwie von Anfang an schon gedacht und das eine oder andere Mal ja dann auch doch auch schon gesehen. Aber das stört mich als Switch 1 Spieler jetzt eigentlich eher nicht so. Also in meinem Kopf sieht das Game jetzt aber trotzdem um einiges besser aus als bei Karmesin und Purpur die Texturen sind. Also die Pokémon sehen, finde ich, sehr gut aus. Die Kleidung sieht gut aus. Ne? Wir hatten schon mal auch gesagt, die Häuser sind alle ziemlich platt und flach, was ein bisschen schade und traurig ist. Aber ich kann es irgendwie verkraften. Also ja. Was aber auch verkraftbar sein muss in diesem Spiel. Oh Gott, die Überleitung ist konstruiert. Ein weiterer Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist dieser ganze Tag-Nacht-Wechsel. Das ist ja ein repetitives Ding, dass dann wirklich die ganze Spielwelt in die Lumina City diesem radikalen Tag-Nacht-Wechsel unterworfen ist. Und ich habe gemerkt, dass gerade auch in den letzten Spielsessions, wo wir uns so ein bisschen loslösen von dem Tag-Nacht-Wechsel, dass dieser an die Hauptmission automatisch gekoppelt ist, sondern einfach eine nebenbei laufende Voraussetzung, eine Bedingung für die Tickets, die man dann für die Hauptmission und so weiter braucht, für die Herausforderungen. Da ist mir dann doch aufgefallen, wie sehr mich dann doch anfängt, dieser Tag-Nacht-Wechsel zu nerven, gerade wenn ich dann dabei bin, ein Pokémon zu fangen und so. Und natürlich, ne, ich bekomme ja die Meldung, hey, gleich wird's Nacht und so weiter und so fort. Aber ja, was ist denn, wenn ich jetzt keinen Bock habe, dass es Nacht wird? Ich hab ja keine Chance, mich dagegen zu stellen. Ist natürlich auch in der echten Welt so, wenn ich jetzt in der echten Welt keine Lust habe, dass es Nacht wird, dann kann ich ja auch nicht die Sonne aufhalten, am Horizont zu verschwinden. Aber hier in dem Spiel finde ich es dann doch teilweise ein bisschen nervig, ein bisschen sperrig, dass man dann diesem radikalen, okay, bam, jetzt kommt der schwarze Screen, jetzt wechseln wir rüber und so weiter, dann radikal unterworfen wird. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also aktuell ist das härteste Feedback in dieser Richtung, was ich aussprechen kann, dass es nervig ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das schlimmste Feedback oder ein schlimmeres Feedback dessen durchaus ist, dass dieses Feature einem Stress und Druck machen kann, wenn man gerade irgendwie, also ne, weil alles, was passiert, läuft unter einem radikalen Timer. Theoretisch, ja. Also das Einzige, was man so ein bisschen dagegen machen kann, man muss aber natürlich trotzdem mit diesen, ich sag jetzt mal, Zwischenscreens leben, dass man halt sich auf die Bank setzt und das Ganze halt einfach überspringt. Ne? Aber man könnte auch theoretisch dann diese Nachts Dinger erstmal ignorieren und halt einfach andere Sachen machen, also in der Stadt umherstreuen, sich den Wildsektoren widmen oder ganz generell die Stadt irgendwie erkunden. Man könnte natürlich auch in dieser Zeit dann diese Detektivaufgaben machen zum Beispiel. Also man kann es, ich sag mal so, man kann es halt nur teilweise ignorieren, weil man wird halt immer daran erinnert, so jetzt ist es wieder soweit. Ne, es wird oben dann angezeigt, sobald wird es dunkel, jetzt mach dich mal bereit so ungefähr. Und dann wie gesagt, dieser Screen, der dann da einmal so zwischendurch kommt. Ja, also für mich immer noch stressiger, die Manie-Pokémon zu besiegen, ja. Oder halt die Elite-Pokémon da rumlaufen zu haben und sich zu erschrecken und dann so erstmal wegzurennen, weil man dem noch nicht gewachsen ist, einfach wenn die jetzt noch Level 50 und 60 sind. Deswegen, da, ja, also es ist schon, es kann schon nervig sein. Bei mir war es ja jetzt auch zum Beispiel so, dass ich mit einem Mal Kampf Dingsbums nicht mein Ticket bekommen habe, sondern noch ein zweites Mal ran musste. Mal gucken, wie das jetzt in der im weiteren Spiel läuft, weil man halt einfach mehr Punkte braucht. Das, logischerweise, also dass das steigt, war mir schon klar, aber ja, mal gucken. Also man muss es ja leider so hinnehmen, man kann es ja nun mal nicht ausstellen. Als finale Frage für diesen Tagebucheintrag an dich. Wie findest du das Spiel bisher? Mal so ein kleines Zwischenfazit. Wir haben ja jetzt doch einige Features gesehen. Wir haben auch verschiedene Aspekte gehört, die uns nicht so gut gefallen haben. Wir haben verschiedene Aspekte gehört, die uns sehr gut gefallen haben. Wie ordnest du aus deinem Bauchgefühl das Spiel ein? Mal so ganz, ganz kurz und knapp, ganz grob runtergebrochen. Macht dir das Spiel Bock? Wie würdest du dich da Stand jetzt einordnen? Also das Negativste für mich, das habe ich ja jetzt nur schon mehrmals gesagt, sind die Elite-Pokémon oder die Mega-Money-Pokémon. Das ist halt einfach nicht so meins, weil das macht mir wirklich Stress. Was ich richtig genial und geil finde, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal bei den Tagebüchern zu Kamezin und Purpur auch schon gesagt. Da waren wir, glaube ich, beide auch einer Meinung, dass die Story halt genial ist. Hier nochmal viel, viel geiler als bei Kapu auf jeden Fall. Und da will ich wirklich auch wissen, so, was ist das hier, wie geht das weiter? Es sind ja auch einige Charaktere bekannt, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben. Wo gehören die hin? Und etc. etc. Also da sind jetzt, stand jetzt noch sehr, sehr viele Fragen offen und ich hoffe, dass die alle noch beantwortet werden. Und vor allem zufriedenstellend beantwortet werden. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir hören uns alle gemeinsam wieder. Wir hören uns wieder im nächsten Tagebucheintrag. Das wäre Nummer 7. Ich muss aufhören zu versuchen, die Nummern auf die Kette zu bekommen. Beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tagebucheintrag Ende. Oh Gott.